Editorial. Liebe GefährtsternInnen, liebe Interessierte. Ihr haltet hier die 65. Ausgabe der Gaido in euren Händen, oder habt sie auf das Medium eurer Wahl geladen? Und wieder erwarten euch spannende Themen rund um unser Lieblingsthema, die Anarchie. Anlässlich des 1. Mai, der auch einen festen Platz in der anarchistischen Geschichte belegt, scheiden sich wieder einmal die Geister bezüglich des Israel-Palästina-Konflikts. In Berlin offenbaren sich durch den Eintritt der Gruppen BDS, Boycott, Divestment and Sanctions und FOR Palästina innerhalb des revolutionären 1. Mai-Bündnisses unüberwindbare Konflikte. In der aktuellen Gaido findet ihr diesmal zwei verschiedene Stellungnahmen hinsichtlich der BDS-Kampagne und ähnlichen Gruppierungen, die mögliche anarchistische Perspektiven auf das Thema aufzeigen. Ist Israel-Kritik per se antisemitisch oder kann sie gerechtfertigt sein? Wie kann eine Positionierung zu Israel-kritischen und pro-palästinensischen Kampagnen und Bewegungen aussehen? Und wie können wir als AnarchiststernInnen vielleicht eine Position abseits der zwei unvereinbaren Lager finden? Ein weiteres Thema in dieser Ausgabe sind die politischen und sozialen Prozesse in kurdischen Gebieten. Rojava erfährt gerade weltweite Aufmerksamkeit und auch viele AnarchiststernInnen verfolgen interessiert das dortige Geschehen. In immer mehr kurdischen Gegenden werden Stimmen laut, die sich für eine herrschaftsfreie und solidarische Gesellschaft einsetzen. Der Artikel von Zaher Baher beschäftigt sich mit den Entwicklungen im irakischen Teil Kurdistans und erörtert Wege hin zu einer möglichen anarchistischen Gesellschaft. In Frankreich gehen seit einigen Wochen immer wieder Hunderttausende auf die Straßen, um gegen die neue Arbeitsmarktreform der angeblich sozialistischen Regierung unter François Hollande zu demonstrieren. Doch der Widerstand richtet sich nicht allein gegen diese Reform, auch andere Themen geraten immer weiter in den Vordergrund, wie der anhaltende Notstand, die Ereignisse in Calais oder Frankreichs Energiepolitik. Ein Text des Internationalen Referats der Fédération Anarchiste beleuchtet näher, wie sich daraus eine soziale Bewegung entwickelt hat und analysiert, wie gewerkschaftlich organisierte AnarchiststernInnen sich in diese Kämpfe einbringen könnten. Abschließend sei noch einmal auf die anarchistischen Tage in Jena, 20. und 21. Mai, hingewiesen, über die wir in der letzten Ausgabe berichtet haben. Sie sind jetzt auch online zu erreichen unter antje.enoblogs.org. Also schaut mal ins Programm, es lohnt sich. Viel Spaß und Diskussion wünscht. Die Gaido-Redaktion. FDA, IFA. Welche Art von Aufstand brauchen wir im irakischen Teil Kurdistans? Von Zaher Baher, Februar 2016, /Übersetzung, Martalton. Vor dem Aufstand im März 1991 in Kurdistan existierten die Patriotische Union Kurdistans, PUK, und die bewaffneten Kräfte, Peshmerga, der Demokratischen Partei Kurdistans, KDP, praktisch nicht, außer für diejenigen an der Grenze zum Iran und in sehr abgelegenen Gebieten. Diese neue Situation resultierte aus dem Krieg im Iran, Irak und der Anfal-Kampagne, 1, die vom früheren Regime betrieben worden ist. Die Anfal-Kampagne kostete über 180.000 DorfbewohnerInnen das Leben, die evakuiert worden waren und mit ihren vollständig zerstörten Dörfern aufgrund der Zerstörung verschwanden. Als der Aufstand geschah, wurden die Regierungskräfte von der Massenbewegung rausgeschmissen. Danach kehrten PUK und KDP mit der Hilfe der USA und den westlichen Staaten zurück. In kürzester Zeit kontrollierten sie jene Gemeinden und Städte, welche von der Bevölkerung befreit worden waren. Im Mai 1992 stellten sie und teilten sich gemeinsam die Regierung, mithilfe eines Szenarios der Scheinwahl. Am 5.10.1992 begannen sie die PKK zu bekämpfen. Dies dauerte etwa 3 Monate an. 1995 spalteten sich PUK und KDP voneinander und begannen sich gegenseitig zu bekämpfen. Sie teilten Kurdistan unter sich auf. Während der Kämpfe hatte die PUK die KDP fast vollständig besiegt. Deshalb bat der Kopf der KDP, Masoudeh Barzani, den früheren irakischen Präsident Saddam Hussein um Unterstützung. Am 31.08.1996 erreichte die frühere Armee das Regime Erbil und rettete die KDP. Anschließend griff die KDP die PUK an und schaffte es, viele Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen, inklusive Gemeinden, Städte und Dörfer, welche zuvor unter der Kontrolle der PUK standen. Die PUK hatte keine Wahl, außer das iranische Regime um Unterstützung zu bitten. Mit Hilfe des Iran schaffte es die PUK, jene Orte zurückzugewinnen, die an die KDP verloren gegangen sind, und baute ihre eigene Regierungsstruktur auf. Nach diesem Kampf kontrollierten PUK und KDP verschiedene Gebiete Kurdistans. Die KDP errichtete ihre Regierungsstruktur in Erbil und den umliegenden Gemeinden. Die PUK baute ihre eigene Machtstruktur in Sulmaniyah und den umliegenden Gemeinden. 2003 fiel das frühere Regime nach dem Einmarsch in den Irak durch die USA und die westlichen Staaten. Nichtsdestotrotz wurde eine außergewöhnliche Gelegenheit für PUK und KDP geschaffen, die kurdische Regionalregierung, KRG, zu bilden. Die KRG wurde aufgrund der Wahl 2005 gegründet. Die zweite Wahl nach dem Einmarsch fand 2009 statt. Von 2005 bis 2014 waren beide Parteien, PUK und KDP, die Hauptmächte in der KRG. Bei der letzten Wahl 2014 änderte sich das Kräftegleichgewicht geringfügig. Die sogenannte Bewegung des Wandels, Goran, die sich 2007 bildete, stand zum zweiten Mal zur Wahl. Sie trat der Regierung bei und teilte sich gemeinsam mit KDP, PUK, islamischen Organisationen und anderen kleinen Parteien die Macht. Korruption, Einschüchterung der Menschen, verschwinden lassen, ermorden und das Verüben von Attentaten auf politische AktivistInnen, SchriftstellerInnen, JournalistInnen und Frauen setzten sich weiter fort. Kurz gesagt, fanden keine ernsthaften Reformen statt, während Goran die Macht gemeinsam mit KDP, PUK und den restlichen Parteien innehatte. In Wirklichkeit hat sich die Situation verschlimmert. Im Oktober 2015 sackte die KDP alle Parlamentsmitglieder, MinisterInnen und den Kopf des Parlaments von Goran, der Bewegung des Wandels, ein und es wurde ihr nicht erlaubt, nach Erbil zurückzukehren. Seitdem gab es kein handlungsfähiges Parlament in Kurdistan. Die kurdische Bevölkerung im irakischen Teil Kurdistans, Bashar, litt unter der Kontrolle der KRG dramatisch in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Die KRG schaffte es nicht, ihre 1,4 Millionen Beschäftigte seit Oktober 2015 zu bezahlen. Von diesem Monat an müssen die LehrerInnen eigentlich nur die Hälfte ihres Lohns erhalten. Die KRG beschuldigte die irakische Zentralregierung dafür, den Anteil des jährlichen Etats von 17% nicht gesendet zu haben, als er fällig gewesen sei. Die KRG muss eigentlich 550.000 Barrel Rohöl täglich über die Zentralregierung exportieren. Erst dann sollte die Zentralregierung den Anteil der 17% freigeben. Stattdessen verkaufte die KRG das Rohöl direkt, indem sie die Zentralregierung überging und behielt das Geld, ohne eine offizielle Bilanz der genauen Einkünfte zu zeigen oder wie und an wen es verkauft wurde. Die KRG erklärte, es gab auch andere Gründe, die zum Schrumpfen des Etats beigetragen haben, wie beispielsweise der Rohölpreisverfall, der Krieg gegen den IS und die Ausgaben, die für die über 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien und den südlichen, mittleren Gebieten des Iraks anfallen. Seit Oktober 2015 ließen Handel, Absatzmarkt und Baugewerbe allesamt nach und alle Projekte wurden so gut wie stillgelegt aufgrund des Ausgehens des Geldes. Darüber hinaus verließen Tausende, vor allem junge Menschen, Kurdistan, weil sie sich auf den Weg nach Europa gemacht haben. Es ist für die Menschen in Kurdistan schwierig, in solch einer miserablen Situation unter der KRG zu leben. Deshalb haben die Menschen keine andere Wahl, als zu protestieren und die Arbeit niederzulegen, hauptsächlich in den Gemeinden und Städten, die unter der Kontrolle der Patriotischen Union Kurdistans, Puck, stehen. Anfang diesen Monats begannen Demos und Proteste von geringer Intensität in Erbil, der Hauptstadt der KRG, die von der Demokratischen Partei Kurdistans, KDP, kontrolliert wird. Viele der Ämter und Grund- bis weiterführenden Schulen wurden geschlossen, weil die LehrersternInnen und andere Beschäftigte kein Geld haben, um die Fahrpreise zu ihren Arbeitsplätzen zu bezahlen. Die Preise von allen Gütern stiegen infolgedessen an, viele Geschäfte und Unternehmen wurden geschlossen. Wie überall sind es die Menschen, die in der Krise stecken, nicht das System oder die Regierung. Es sind die Menschen, denen es an Selbstvertrauen mangelt, AnhängersternInnen von politischen Parteien. Es sind die Menschen, die den Glauben an sich verloren haben und sich eine Führungsperson erhoffen, die sie lenkt. Es sind die Menschen, die nicht aus früheren Erfahrungen gelernt haben. Sie glauben immer noch an die berühmt-berüchtigte und einflussreiche historische Lüge der Parlamentswahlen. Wir brauchen nicht irgendeinen Aufstand. Es gab in der Vergangenheit viele Aufstände in verschiedenen Ländern. In jüngerer Zeit 1979 im Iran, 1991 in Bashar, dem irakischen Teil Kurdistans, und in den letzten 5 Jahren dauert der arabische Frühling an. Allerdings endeten die Aufstände in all diesen Ländern mit einem schrecklichen Bürgerkrieg oder Regimewechsel, der in Wirklichkeit nicht viel besser als die vorherigen Herrschenden war. Die Gründe dafür sind einfach: entweder geführt von politischen Parteien oder von Leuten ohne Plan für das nach dem Aufstand kommende und schließlich von den USA und den westlichen Staaten gezügelt. Die Menschen wollten hauptsächlich die Macht verändern und nicht die Gesellschaft. Sie wollten die politische Revolution, nicht die soziale Revolution. Und sie wollten die Veränderung von oben herbeiführen, nicht von der Basis der Gesellschaft. Deswegen fielen sie unter den politischen und neoliberalen Einfluss der USA und anderen westlichen Staaten. Letztendlich scheiterten sie nicht nur daran, wahre Veränderung herbeizuführen, die Zeit nach dem Aufstand diente den Eliten, der Oberklasse und dem Interesse des derzeitigen Systems sogar viel besser als frühere Regime. Das Scheitern enttäuschte die Menschen des Weiteren und sorgte dafür, dass sie nicht an den Großteil von Protest, Demos und Aufstände glauben. Derzeit finden eine Menge Gespräche und Vorschläge für den Aufstand unter den KurdistanInnen im Irak statt, vor allem in den Reihen der KommunistInnen, autoritären SozialistInnen, Linken und den Liberalen. Was sie wollen, wird meines Erachtens kein besseres Ergebnis bringen, als was in den arabischen Staaten geschehen ist. Um diese Schlappe zu vermeiden und tatsächliche Veränderungen herbeizuführen, müssen wir radikale, nicht hierarchische lokale Gruppen bilden, die sich gegen Autorität, gegen Staaten und gegen Machtstrukturen richten. Wir müssen uns in den Nachbarschaften, Fabriken, Arbeitsplätzen, Schulen, Universitäten, auf den Straßen und in den Dörfern selbst organisieren. Wir müssen Kommunen und Kooperativen bilden, um Versammlungen der Bevölkerung zu bilden, Bürgerversammlungen, libertärer Kommunalismus in jedem Dorf, jeder Stadt und Gemeinde. Indem wir direkte Aktionen und direkte Demokratie bei der Entscheidungsfindung nutzen, sollte dies das Mittel darstellen, um die Macht der Menschen zu verbessern und weiterzuentwickeln. Wir müssen all dies unabhängig von politischen Parteien durchführen. Unsere Ziele müssen sein, die Gesellschaft von unten nach oben zu verändern, von politischen und Regimewechseln zu ökonomischen, pädagogischen, sozialen und kulturellen Veränderungen. Wir müssen am Aufbau der Macht der Bevölkerung arbeiten, anstatt an der Diktatur des Proletariats oder jeglicher anderen Klassenmacht. Wir brauchen nicht nur einen Aufstand. Wir brauchen eine Form des Aufstands, die es uns ermöglicht, wahre Veränderungen bei der Etablierung einer sozialistischen, anarchistischen Gesellschaft herbeizuführen. Dies kann mithilfe des demokratischen Konföderalismus und des libertären Kommunalismus geschehen. Quelle und weitere Infos: http://i-f-a.org/index.php/de zhrpaher.com. Die sozialistische Regierung zerstört unsere Rechte. Seit seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2012 offenbaren François Hollande und seine sozialistisch genannte Regierung ihre berechnende politische Logik. Diese Politik bedeutet die Zerstörung des Arbeitsrechts, von Kollektivverträgen und eine Attacke auf die letzten sozialen Errungenschaften der Arbeiter-SternInnen. Denn die staatliche Unterstützung der Unternehmer-SternInnen endet nicht bei der Bewilligung von Steuernachlässen in astronomischer Höhe, mehr als 40 Milliarden Euro in 3 Jahren, sie beinhaltet auch eine schwerwiegende Reform des Arbeitsmarktes und der Funktionsweise von Konzernen durch die Einführung der sogenannten Flexikupfer-ETI, erste. Eine Methode, die schon früher ihr Scheitern bewiesen hat, die Arbeitslosigkeit sinkt nicht, die Chefs halten sich nicht an Absprachen, aber die Regierung treibt sie weiter voran, diesmal in noch rasanterem Tempo. Nach den Gesetzen von Macron und Ripsamen II, wahrhaftigen antisozialen Bomben, wendet sich der neueste Angriff gegen das Arbeitsrecht. Die Idee ist so alt wie das Gesetz an sich, wir müssen es lockern, denn das berühmte Rote Buch, das kompliziert und unleserlich sei, wäre schuld an Arbeitslosigkeit und der sozialen Misere, und warum nicht auch am Krieg in Syrien? Die Bosse, die Unglücklichen, würden mit diesem dicken Buch nicht zurechtzukommen und ganz unfreiwillig daran gehindert werden, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Was für Auswirkungen hat dieser Bericht und was lässt er für die Zukunft der Arbeitnehmer-SternInnen erahnen? Die politische Klasse und die Kapitalist-SternInnen gehen Hand in Hand. Da die Einführung des Notstandes ihn gestärkt hatte und er nicht damit einverstanden war, seine repressive Sicherheitspolitik einzuschränken, verordnete der Präsident am 31. Dezember 2015 auch den ökonomischen und sozialen Notstand. Die Regierung scheint eine neue Ausräucherungstaktik entdeckt zu haben, die aber niemanden täuschen kann, es ist genug, Notstand vor eine Thematik zu schreiben, um die gewalttätigsten Maßnahmen zu rechtfertigen und zu legitimieren, seien es repressive, ökonomische oder soziale. Seit dem Machtantritt der Sozialistischen Partei 2012 prasseln kontinuierlich Hiebe auf das Arbeitsrecht und die Rechte der Beschäftigten nieder, aber diese Aussage zeigt zweifellos, dass die ökonomischen Angriffe der politischen Klasse noch an Intensität zulegen werden. Anfang Februar kündigte die Regierung ein System an, durch das die Erwerbslosenunterstützung schrittweise reduziert werden soll, obwohl sich dieses Modell bereits in der Vergangenheit als ineffizient erwiesen hatte. Zwischen 1992 und 2001, als solch ein System praktiziert wurde, sanken die Zahlungen nach 9 Monaten bei 17% alle 4 Monate bis hin zu einem Minimum von 2.000 Francs Dritte. Dies setzte denjenigen ein Messer an die Kehle, die vom hochheiligen Arbeitsmarkt zurückgewiesen worden waren. Unterdessen sieht der Gesetzesentwurf von El Khomri IV vor, die Unterstützungen für Arbeitnehmer-SternInnen zu kürzen, die ungerechtfertigterweise gekündigt werden. Dadurch werden die Arbeitgeber-SternInnen gestärkt, die aufmüpfige oder als nicht profitabel erachtete Arbeiter-SternInnen feuern wollen. Der Traum der Unternehmer-SternInnen könnte Realität werden, Massenentlassungen zu Discountpreisen. Und das ist nicht alles, was dieser Entwurf zulassen würde, die Aufteilung der verpflichtenden Ruhepause von 11 Stunden, die Möglichkeit für ein Unternehmen, durch eine einfache Vereinbarung die Löhne zu senken und die Arbeitszeit zu ändern, die Möglichkeit für Unternehmer-SternInnen, die Bereitschaftszeit von der Ruhezeit abzuziehen, die Möglichkeit von 10-Stunden-Tagen und 40-Stunden-Wochen für Gelegenheitsarbeiten, das Absenken von 24 Wochenstunden als Basis für einen Teilzeitvertrag, die Möglichkeit, 5-mal weniger für Überstunden zu zahlen, die Möglichkeit, eine Maßnahme auch gegen die Meinung von 70% der Gewerkschaftsvertreter-SternInnen durchzusetzen, die Möglichkeit für ein Unternehmen, einen Sozialplan durchzusetzen, ohne überhaupt ökonomische Schwierigkeiten zu haben, die Möglichkeit, Arbeitnehmer-SternInnen zu entlassen, die eine Änderung im Arbeitsvertrag ablehnen, die Möglichkeit, vom 10- zum 12-Stunden-Tag zu wechseln. Pierre Gattaz, Der Vorsitzende des Unternehmensverbandes MEDEF erklärte, die vorgeschlagenen Maßnahmen würden in die richtige Richtung gehen und applaudierte der Regierung, wie ein zappelnder Seelöwe in Erwartung einer neuen Belohnung. Erinnert euch an das Versprechen des führenden Chefs Frankreichs von 2013, 1 Million neue Jobs zu schaffen im Ausgleich für Gebührensenkungen und Steuervergünstigungen, CIS, 5. Natürlich haben wir uns nicht von den Versprechungen eines Chefs und dem Spektakel der Regierung täuschen lassen. Dies ist, falls überhaupt noch nötig, ein weiterer Beweis dafür, dass die politische und die kapitalistische Klasse Hand in Hand gehen, sie werden angetrieben von den gleichen Interessen und reagieren mit derselben Repression. Trotzdem hinderte es den Vorsitzenden der MEDEF nicht daran, noch mehr Leistungen zugunsten der Arbeitgeber SternInnen zu fordern und er rief nach einem agilen Arbeitsvertrag. Wirklich schlau, sie beschwören flexible und prekäre Arbeitsverträge herauf und wälzen alle Risiken ihres kapitalistischen Systems auf die Arbeitnehmer SternInnen ab. Andere Unternehmer SternInnen wollen ihrerseits das völlige Verschwinden von unbefristeten Arbeitsverträgen, CDI, da sie diese als veraltet und ungeeignet für die moderne Wirtschaft erachten. Das ist der Zynismus von denjenigen, die in privilegierter Höhe schweben. Diese liberale und gewalttätige Politik richtet sich immer gegen die unteren sozialen Schichten und geht einher mit einer Stigmatisierung oder Bestrafung aller, die nicht die Sache der herrschenden Klassen unterstützen. In einer ultrasicheren politischen Umgebung werden das Recht auf Streik und widerständige Arbeiter SternInnen attackiert und kriminalisiert. Andererseits wird konsequent darüber hinweggesehen, dass hunderte Arbeiter SternInnen jedes Jahr durch Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten getötet werden und Tausende dadurch zu Schaden kommen, ohne dass ein Chef deshalb vor Gericht oder gar im Gefängnis landet. Dafür kriminalisieren sie Gewerkschafter SternInnen, wie die bei Goodyear, die es wagen, auf die ökonomische Gewalt zu antworten, der sie unterliegen. 6. Oder denken wir nur an Eric Str. Aumann, den Leiter des Departementsrates in Hautrin, der die Auszahlung der sozialen Mindestsicherung, RSA, an die Bedingung knüpfen will, dass jede Woche ehrenamtliche Arbeitsstunden verrichtet werden müssen. Diese Maßnahme scheint zusätzlich zur Stigmatisierung von Erwerbslosen auch eine alte Fantasie der Unternehmer SternInnen wiederzubeleben, Arbeit ohne Bezahlung. Konfrontiert mit den Angriffen der herrschenden Klassen, die eine Welt der Ausbeutung errichten wollen, in der sie die unbestrittenen Herren wären, gibt es nur eine Alternative: Organisierung, Gewerkschaften und politischer Kampf. Den Gewerkschaften ihr offensives Potenzial wiedergeben. Als Organisationen, die noch immer einige hunderttausend arbeitende Frauen und Männer einbeziehen, sind Gewerkschaften das Hauptwerkzeug, um eine großflächige Mobilisierung der Arbeitswelt zu erreichen. Aber aufgrund der zurückhaltenden Führungsebenen und der Bürokratie, ist es für uns gewerkschaftlich Organisierte dringend notwendig, zu lernen, ihre Richtlinien außer Kraft zu setzen, um unsere Organisationen zurückzugewinnen und uns wieder in konkreten Kämpfen mit radikalen Ausrichtungen zu engagieren. Erneut bereitet sich die Regierung darauf vor, die sozialen Rechte grundsätzlich in Frage zu stellen. Vom Ende der 35-Stunden-Woche über die Entschädigungszahlungen für unfaire Entlassungen bis zur Vereinfachung von Sozialplänen und Lohnsenkungen ergänzt dieses Paket all die Beschlüsse, die die sozialistische Regierung seit 2012 im Sinne der Unternehmen eingeführt hat. Da die Ankündigung dieses neuen Unrechts mehr Empörung als üblich entfacht zu haben scheint, eine Petition dagegen sammelte annähernd 1 Millionen Unterschriften, ist es nun an der Zeit, unsere Aktionsmöglichkeiten zu präzisieren. Bisher gehen von den Gewerkschaftsführungen nur eintägige Streikaktionen aus, eine unzureichende und demobilisierende Antwort. Unsere Gewerkschaften sind der Hauptschmelztiegel zur Mobilisierung der Arbeitswelt und es ist dringend erforderlich, ihnen eine wirkliche Angriffsoption zu bieten. Über den legalen Weg und traditionelle Verhandlungen hinaus ist es notwendig, sich an konkreten Aktionen zu beteiligen, Streiks, unproduktives Arbeiten, Boykottaufrufe. Die Mächtigen geraten nur ins Wanken, wenn unsere Kämpfe auf ihre Interessen zielen, also auf die Ökonomie der Unternehmen. Um die Wirtschaft lahmzulegen und die Gewinne zu beeinträchtigen, muss die Produktion gestoppt oder sabotiert werden. Wir müssen Streikfonds und Solidarität schaffen und fördern, ebenso juristische Beratungshotlines zur Unterstützung der Streikenden und der Opfer von Repression. Wir müssen uns gegenseitig über unsere Rechte und die Risiken informieren, die wir auf uns nehmen, wenn wir den Bereich der Legalität verlassen. Anschließend können wir diskutieren, wie wir fortfahren. Dies hilft uns sowohl bei der Verteidigung unserer Rechte als auch dabei, uns neue anzueignen. Es bedeutet auch, lokale Kämpfe einzubeziehen, um sich zusammenzuschließen und einander zu helfen. Die Beurteilung, welche Maßnahmen wirkungsvoll sind, liegt bei uns. Wir wissen, was unsere Arbeit produktiv macht, insofern wissen wir auch, wie wir sie unproduktiv machen können. Es ist ganz egal, dass Gewerkschaftsführer SternInnen, Journalist SternInnen oder Politiker SternInnen unsere Aktionen verurteilen, sobald diese den parlamentarischen und legalen Rahmen verlassen. Wir wissen, was sie ins Rollen bringen. So können wir hoffen, der Regierung neue Verbesserungen abzuringen, während wir daran arbeiten, den Weg für Generalstreiks zu ebnen. Um diesen Prozess zu unterstützen, wird unsere Organisation tun, was sie kann, um allen Initiativen zu helfen, auf die wir aufmerksam werden. Gegen Polizeigewalt und die Kriminalisierung der sozialen Bewegung. Soziale Mobilisierung gegen sozialen Rückschritt. Seit Beginn des Jahres, als die neuen Gesetze für sozialen Abbau angekündigt wurden, gehen viele Jugend- und Arbeiter-SternInnen-Organisationen den Weg des sozialen Widerstands. Diese Proteste haben die Regierung bereits in gewisser Weise zum Einlenken bewegt, zumindest wurde ein Aufschub erreicht, der die Möglichkeit bietet, die Protestbewegungen zu erweitern und zu festigen. Die Ereignisse des 9. März waren ein wirklicher Erfolg in Bezug auf die Mobilisierung und Stärke des Protests. Sie gaben das Startsignal für eine breite Bewegung gegen die reaktionäre Politik der sozialistischen Regierung, Steuervergünstigungen für Unternehmen, die Frage des öffentlichen Dienstes, die Abkehr vom Versprechen, den Anteil an Atomkraft in Frankreich zu verringern, die Abweisung von Geflüchteten, die Ausweisung von Menschen, die in Frankreich Asyl beantragen, der Abriss der provisorischen Lager in Calais und anderswo, erhöhte Polizeipräsenz, der permanente Notstand, das Projekt zum Entzug der Staatsangehörigkeit, der republikanische Rassismus und so weiter. Deshalb versucht die Regierung weiterhin, dem Protest ein Ende zu setzen, auch durch Polizeigewalt. Während der Studierendenproteste am 17. und 24. März attackierte die Polizei junge Menschen und Syndikalist-SternInnen in vielen Städten. Mit dieser Politik versuchen sie die Bewegung endgültig zu stoppen. Das ist ein klarer Fall von sozialer Kriegsführung und Repression gegen Gewerkschaften. Notstand heißt Polizeistaat. Nach dem islamistischen Terrorismus kommt jetzt der Staatsterrorismus. Tausende Polizist-SternInnen und Soldat-SternInnen werden auf unseren Straßen eingesetzt, mit schweren Waffen im Anschlag. Ihre Blicke sind misstrauisch. Die Durchsuchungen nehmen zu. Dieser unglaubliche Zustand wird uns überall als normal präsentiert. Die Polizei dagegen wird unaufhörlich gepriesen, sie werden als Helden voller Courage dargestellt, mutig und furchtlos, gut und bereit zu dienen. Wir sollen die zahlreichen tödlichen Fehltritte vergessen, die die Uniformen der Soldaten mit Blut getränkt haben, wir sollen die weit verbreiteten Gewalttaten vergessen, wir sollen die Beleidigungen vergessen, ermüdet durch die vielen Kurzkontrollen. Alles soll weggewischt werden, was das Bild der Polizei als letzte Rettung vor dem Barbarentum beflecken könnte. Weder Gott noch Herrscher. Die Feinde sind der Staat, der uns unterdrückt, sind die Unternehmer-SternInnen, die uns ausbeuten, sind die religiösen Mächte, die uns verrohen. All diese Institutionen, all diese Menschen, all diese Ideologien sind verantwortlich für Elend und soziale Gewalt. Gleichermaßen ist es unsere Verantwortung, Nationalismus und Patriotismus anzuprangern und, wenn nötig, auf der Straße zu bekämpfen, ob sie nun die abscheuliche Form von Rassismus annehmen oder sich als einfache Dummheit darstellen. Militarisierung der Gesellschaft. Der Notstand ist ein Schwindel. Er wird unfähig sein, Selbstmordattentäter aufzuhalten. Stattdessen schränkt er die zivilen Freiheiten ein und kann benutzt werden, um soziale Proteste zu verhindern. Dies ist leider eine bittere Tatsache in diesen Tagen. Bewegung. Feminismus und Konfliktbewältigung, die britische anarchistische Föderation und ihre SAFER Spaßespolizei. Von Anarchistisches Radio Berlin / Übersetzung, Martalton. Als Anarchistisches Radio Berlin hatten wir die Gelegenheit, mit einer Gefährtin der britischen Anarchist-Föderation über ihre SAFER Spaßespolizei zu sprechen. In diesem Interview erzählt sie uns von den Anfängen dieses Konzepts, den Missverständnissen und den gängigsten Abwehrstrategien sowie von der tatsächlichen Praxis und der ständigen Weiterentwicklung dieser Methode, die sich mit der Konfliktbewältigung in politischen Strukturen befasst und deren Abläufe sich im Fall von körperlichen Übergriffen nach den Bedürfnissen der Betroffenen richten. A Radio Berlin, bei mir ist Emma, ein Mitglied der britischen Anarchist-Föderation. Wir werden uns über SAFER Spaßes unterhalten. Könntest du uns als Einstieg kurz beschreiben, was ein SAFER Spaß im Allgemeinen ist? Emma, das Konzept der SAFER Spaßes entwickelte sich im Umfeld der sozialen Zentren und der emanzipatorischen Bewegungen in den USA und wurde zu diesem Zeitpunkt SAFER Spaßes genannt. Die Idee war, indem wir die Verhaltensweisen definieren, nach denen wir streben, und genauer festlegen, wie wir uns gegenseitig behandeln wollen und wie nicht, können wir ein klareres Bild davon erlangen, wie wir uns ohne Autoritäten, ohne Polizei, ohne Gerichtshöfe und ohne das autoritäre Justizsystem organisieren können und wie wir selbst mit Problemen fertig werden können. Wir lehnen staatliche Gesetze ab, aber das bedeutet nicht, dass wir andere Menschen einfach schlecht behandeln und uns nicht um sie kümmern. Es geht also darum, eine Möglichkeit zu finden, uns miteinander zu organisieren und uns dabei gegenseitig so zu behandeln, dass wir uns sicher fühlen können. Dann wurden daraus SAFER Spaßes, denn du kannst niemals garantieren, dass es an jedem Ort vollständig sicher für alle Menschen sein kann. Jede Stern-R hat verschiedene Bedürfnisse, jede Stern-R bringt eine andere Vergangenheit mit, jede Stern-R hat unterschiedliche Erwartungen an Sicherheit. Alles, was wir jemals erhoffen können, ist es, die Bestrebungen, sich gegenseitig respektvoll zu behandeln, an dem jeweiligen Ort zu etablieren und so den Raum sicherer zu machen, als er anderenfalls sein würde, und sicherer, als wenn wir uns auf den Schutz der Polizei verlassen würden. Die AFED, die Anarchistische Föderation in Großbritannien, begann vor 2 Jahren mit den Überlegungen und Ausarbeitungen zur SAFER Spaßespolizei. Wir würden gerne wissen, wie dieser Prozess ins Rollen geriet, wie die Föderation auf die Idee kam, sich über dieses Thema Gedanken zu machen und wie es schließlich eingeführt wurde. Wir fingen an, über eine SAFER Spaßespolizei nachzudenken, nachdem sich ein paar Konflikte und Vorfälle ereignet hatten, mit denen wir zwar klar gekommen sind, aber wir erkannten, dass wir damit hätten besser umgehen können, wenn wir eine Methode gehabt hätten, an der wir uns hätten orientieren können. Denn manchmal, wenn du versuchst, eine schwierige Situation zu bewältigen und die Leute wütend und aufgebracht sind, ist das nicht der günstigste Zeitpunkt, um über eine Lösung nachzudenken. Dann hast du das Gefühl, es wäre gut, schon etwas griffbereit zu haben, in dem du nachschlagen kannst, das dich anleiten kann, die Situation zu beruhigen. Und ich arbeitete zu diesem Zeitpunkt gerade an einer SAFER Spaßespolizei zusammen mit dem Next Tonore, meinem lokalen sozialen Zentrum in Liverpool. Wir hatten als Gruppe eine ziemlich detaillierte Strategie entwickelt. Es hat einigen Widerstand gegen diese Richtlinien gegeben, es kamen viele Fragen auf, wofür wir eine solche Strategie bräuchten. Wird sie Probleme machen, wird sie zu autoritär sein? Werden wir bestimmte Leute davon abhalten, sich uns anzuschließen? Also verbrachten wir einige Zeit damit, über diese Fragen nachzudenken, diese Fragen zu beantworten und zu erklären, warum wir eine SAFER-Spaßespolizei benötigen und wofür die einzelnen Bestandteile nötig waren. Am Ende hatten wir eine ziemlich detaillierte Strategie für das Next Turnover formuliert. Darin beschrieben, erklärten wir für jedes Verhalten, das wir als übergriffig bezeichneten, genau, was wir meinen und was wir nicht meinen, damit sie weniger missbraucht oder fehlinterpretiert werden kann. Ich brachte dies in die Anarchistische Föderation ein, als wir darüber nachdachten, diese Polizei zu erstellen. Und es war unsere Vollversammlung der von Genderunterdrückung Betroffenen, das entschied, dass wir die SAFER-Spaßespolizei in der Anarchistischen Föderation umsetzen sollen. Also nahm ich dieses Dokument mit zur Vollversammlung der von Genderunterdrückung Betroffenen und wir lasen es durch, wir sprachen darüber, wir überlegten, wie wir es auf eine unsere Organisationsform anpassen könnten. Denn Next Turnover ist ein soziales Zentrum und es dreht sich um einen Raum und darum, diesen Raum sicher zu machen. Die Anarchistische Föderation ist natürlich eine Organisation mit komplexeren politischen Zusammenhängen als ein soziales Zentrum. Sie beschränkt sich auch nicht auf einen einzigen Ort. Daher gab es einige Dinge, die wir anpassen mussten, wir ergänzten beispielsweise einen Abschnitt für politische Beschwerden, was für das Next Turnover nicht relevant war. Im Grunde überarbeiteten wir die Next Turnover-Policy für die Anarchistische Föderation, behielten jedoch eine Menge dieser Einzelheiten, bezüglich was wir meinen und nicht meinen mit übergriffigen Verhaltensweisen. Wir schauten uns besonders die Verfahren an und welche Verfahren für uns funktionieren könnten, wie wir dann tatsächlich damit umgehen, wenn irgendwer übergriffiges Verhalten meldet. Welche Schritte folgen dann? Wie durchlaufen wir das Verfahren? Du hast gerade die Vollversammlung der von Genderunterdrückung Betroffenen erwähnt, vermutlich wissen nicht viele Leute, um was es sich handelt. Kannst du es uns kurz erläutern? Kurz bevor wir anfingen, uns mit SAFER-Spaßes in der AF zu beschäftigen, hatten wir festgestellt, dass wir unsere feministische Analyse und Praxis verbessern müssen. Die Frauen und Trans-Stern-Menschen, das sind Trans-Stern-Frauen, Trans-Stern-Männer und nicht-binäre Personen in der AF, wir alle wollten uns über die Themen austauschen, die uns als Menschen, die keine CES-Männer sind, beeinflussen. Zuerst wurde es die Vollversammlung der Frauen genannt, aber wir erkannten, dass dies nicht der Name für eine Vollversammlung sein konnte, bei der auch Trans-Männer anwesend waren. Deshalb nennen wir es nun die Vollversammlung der von Genderunterdrückung Betroffenen. Grundsätzlich wurde dies ein sehr wertvoller Raum, eine Möglichkeit über Dinge zu reden, die viele ungern bei Treffen zur Sprache bringen, die von CES-Männern dominiert werden. Wir fühlten uns oft ziemlich defensiv, zurückhaltend, wenn wir Themen vorbringen mussten, die sich um Feminismus und Transfragen drehten, während der Raum voll von Leuten war, die gar nichts über Feminismus wissen oder die diesen Themen ziemlich abwehrend gegenüberstanden, die dachten, es sei ein Vorwurf, wenn wir feministische Themen ansprachen. Deshalb fühlten wir uns selbstbewusster, wenn wir diese Themen in einem eigenständigen Raum aufbringen konnten. So schnitten wir auch erstmals das Thema der SAFER-Spaßes an. Es bleibt noch zu sagen, dieses Gremium ist keine Form des Separatismus darstellt. Es geht nicht darum, dass wir darüber überhaupt nicht mit CES-Männern sprechen können. Sie bietet uns lediglich eine Möglichkeit dar, an einem Ort untereinander zu diskutieren, wo wir uns selbstbewusster fühlen, um die Themen anschließend in der gesamten Föderation zur Sprache bringen, was wir dann auch taten und was wirklich konstruktiv war und eine Menge guter Anstöße bewirkt hat. Bevor wir auf Einzelheiten eingehen, was die SAFER-Spaßespolizei beinhaltet, möchte ich gerne etwas von den Kritikpunkten wissen, die aufkamen. Du hast zuvor Vorbehalte erwähnt. Kannst du diese kurz erläutern und vielleicht auch darauf antworten? Diese kamen teilweise vom Nextonore-Kollektiv und teilweise von der Anarchistischen Föderation. Diese spezielle Strategie wurde mittlerweile von ziemlich vielen Organisationen übernommen, die Kritik kommt also nicht von nur einem bestimmten Ort. Aber ziemlich oft, wenn wir die Idee von SAFER-Spaßes zur Sprache bringen oder die Richtlinien, wie wir miteinander umgehen sollten, besonders dann, wenn es im Kern um Feminismus geht, bekommt Mensch ziemlich abwehrende Reaktionen, im Speziellen von einer bestimmten demografischen Gruppe, die tendenziell weiße, heterosexuelle CIS-Männer umfasst, die denken, es sei eine Art Verschwörung gegen sie oder dass wir versuchen, sie aus radikalen Räumen auszuschließen oder dass wir sie wegen irgendwas anklagen werden. Die Leute werden ziemlich abwehrend. Wir verbringen eine Menge Zeit mit Erklärungen, es ist ziemlich stressig und ziemlich anstrengend. Wir müssen es immer und immer wieder erklären. Wenn wir unsere Strukturen wirklich ändern wollen, wenn wir Anarchist-SternInnen sind, wenn wir an eine bessere Welt glauben, wenn wir daran glauben, dass wir die Menschen auch ohne Autoritäten respektvoll behandeln werden, dann müssen wir in der Lage sein, Kritik anzunehmen und wir müssen erkennen, dass wir nicht perfekt sind. Wir kommen aus einer Gesellschaft, in der Patriarchat, Rassismus, das weiße Überlegenheitsgefühl, CIS-Normativität oder Heteronormativität vorherrschen. Und diese Dinge verschwinden nicht, weil wir uns entscheiden, radikal zu sein, anarchistisch zu sein. Wir bringen all diese Dinge mit in unsere radikalen Räume. Wir können diese Dinge nur aus unseren Räumen und der Gesellschaft heraus befördern, wenn wir anerkennen, dass es sie gibt. Also zuerst haben die Leute eine Menge Einwände gegen die SAFER-Spaßes-Policy, da sie denken, ihr braucht uns nicht erzählen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir sind vernünftige Menschen, wir sind gute Menschen. Wir werden Probleme schon irgendwie klären, wenn sie auftauchen. Aber im Laufe der Zeit wurde in der Praxis deutlich, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Denn wenn ein Problem auftaucht und du jemandem sagst, schau mal, was du gesagt oder getan hast, war sexistisch, das hat eine andere Person verletzt oder die Art, wie du versucht hast, freundlich zu sein und geflirtet hast, hat jemand anderes als Belästigung erlebt und es hat die Person sehr verunsichert, dann werden die Leute sehr abwehrend. Und wenn jene übergriffigen Verhaltensweisen nicht vorab definiert worden sind und du nicht erklärt hast, warum wir so nicht miteinander umgehen, dann, anstatt zu überdenken und daraus zu lernen, wenn Leute bestimmte Verhaltensweisen kritisieren, sagen sie nur, ich hab's nicht so gemeint, deshalb ist das kein Problem. Ja, es ist mit einer Menge Bildungsarbeit verbunden. Das Gute an der Umsetzung einer SAFER-Spaßes-Policy ist, dass alle einbezogen werden bei der Entwicklung oder bei den Diskussionen und Entscheidungsprozessen, was jene Verhaltensweisen sind, welche wir voneinander erwarten und welche wir anstreben. Und diese Bildungsarbeit zu Konsens und zu Feminismus und zu Antirassismus ist ein Teil des Weges, diese Policy zusammenzusetzen. Was sind die Kernpunkte der SAFER-Spaßes-Policy? Als erstes haben wir definiert, was wir als übergriffige Verhaltensweisen verstehen. Wir haben diese derzeit in zwei Kategorien eingeteilt, es gibt körperliche und psychische Misshandlungen. Unter körperliche Misshandlungen fallen Kämpfe, körperliche Angriffe, sexualisierte Übergriffe, Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen. Wir beziehen sexuelle Belästigung bei körperlichen Misshandlungen mit ein, auch wenn sie verbal sind, weil sie eine Androhung körperlicher Gewalt darstellen. Unter psychische Misshandlungen fassen wir Beschimpfungen, wozu Anschreien und verbale Angriffe zählen, nicht bloß allgemeines Anschreien, sondern Anschreien auf eine aggressive und beleidigende Weise. Außerdem fällt darunter unterdrückende Sprache, also eine sexistische, rassistische, homophobe, transphobe Ausdrucksweise, wobei es oftmals etwas Bildungsarbeit benötigt, um diese zu erkennen. Es ist kein sofortiger Ausschlussgrund, wenn du eine solche Sprache verwendest, du solltest nur offen sein, Kritik anzunehmen, offen sein, deine Ausdrucksweise zu ändern, wenn dir jemand sagt, dass deine Sprache sie unterdrückt. Dann haben wir emotionale und psychologische Misshandlung, Dinge wie Mobbing, in den Wahnsinn treiben und eine Menge verschiedener einschüchternder Verhaltensweisen, die wir darunter festlegen. Und dann haben wir noch schriftliche Misshandlung, also alle anderen nicht körperlichen Misshandlungen, aber in geschriebener Form, Online-Kommunikation, in sozialen Netzwerken, auf Mailinglisten. Nachdem wir jene Verhaltensweisen definiert hatten, haben wir eine Zusammenstellung von häufig gestellten Fragen eingefügt, die vor allem die Themen beinhalten, die bei der Umsetzung der Policy aufkamen und die Einwände, welche die Leute gehabt haben, und wie wir auf jene Fragen geantwortet haben. Und dann folgen die Verfahren, die nicht so kompliziert sind, wie sie aussehen. Zunächst haben wir einige Flussdiagramme, wir haben Erklärungen zu jedem Schritt der Diagramme. Wir haben dies so erarbeitet, denn wenn etwas passiert ist, was Leute wütend oder ängstlich gemacht hat, solltest du an diesem Punkt nicht lange darüber nachdenken müssen, wie du mit der Situation fertig wirst. Es ist dann gut, etwas Detailliertes zur Hand zu haben, das dir Schritt für Schritt erklärt, wie du vorgehen kannst. Das heißt aber nicht, dass es zwingend genau so durchgeführt werden muss und du es nicht auf andere Weise machen kannst. Aber dieser Leitfaden hilft dabei, sicherzustellen, dass du an alles gedacht hast und keine Fehler machst, die die Situation viel schlimmer werden lassen. Und was passiert, falls diese Verfahren versagen? Eines der Verfahren handelt tatsächlich davon, was wir nach einem gescheiterten Verlauf tun, und es stellt sicher, dass wir Dinge nicht unter den Teppich kehren. Was wir tun, wenn ein Verfahren, zum Beispiel ein Konfliktbewältigungsverfahren, daran gescheitert ist, das Problem zwischen den betroffenen Personen zu lösen. Nun, normalerweise hat das zur Folge, dass eine Person das Verfahren verlässt und eventuell aus der Organisation austritt, oftmals weil sie nicht wirklich das Problem mit der anderen Person lösen will, sie will weglaufen, sie will nichts mehr damit zu tun haben. Deshalb stellen wir sicher, dass dies in solchen Fällen nicht das Ende der Streitfrage ist. Nur weil jemand gegangen ist, löst sich das Problem nicht in Luft auf. Wir hinterfragen, was das eigentliche Problem war, und falls es ein problematisches Verhalten gegeben hat, dann befassen wir uns als Organisation immer noch damit, auch wenn die beteiligte Einzelperson gegangen ist. Als eine Organisation wollen wir sicherstellen, dass wir unsere Mitglieder und Gäste nicht gefährden und dass wir diesen Vorfall trotzdem besprechen und dem etwas entgegenstellen. Könntest du einige Schritte des Verfahrens hervorheben? Greif ein Beispiel heraus. Okay, angenommen, zwei Mitglieder haben ein persönliches Zerwürfnis und sie haben einen großen Streit, sie wollen nicht im selben Raum sein, sie wollen nicht zu den gleichen Treffen gehen oder miteinander reden. Dann versuchen wir zu vermitteln. Es gibt einige Schritte in dem Ablauf, die wir durchgehen, um herauszufinden, ob es körperliche Misshandlungen irgendeiner Art gab, weil falls es diese gab, führt dies zu einem an dem Betroffenen orientierten Verfahren. Wenn nicht, dann greift die Konfliktbewältigung. Falls es zu einem Konfliktbewältigungsverfahren kommt, dann versuchen wir eine Stern-in-Mediator-Stern-in anzubieten. Weil wir eine ziemlich kleine Föderation sind, kann es oftmals sehr schwierig werden, eine vermittelnde Person zu finden, die nicht am Streit beteiligt ist oder die nicht irgendwie in enger Freundschaft zu den beteiligten Personen steht. Dann müssen wir versuchen, eine schlichtende Person von einer anderen Organisation zu finden. Aber wir werden in jedem Fall versuchen, eine Person zu holen, mit der die beiden streitenden Personen zufrieden sind. Oder wir werden eventuell zwei schlichtende Personen hinzuziehen, für jede Person eine, und danach sprechen die Mediator-Sterninnen miteinander. So beginnen wir erstmal und das Ziel ist nicht, zu ergründen, was genau passiert ist oder zur objektiven Wahrheit zu gelangen oder die Beweise zu untersuchen oder festzulegen, wer im Recht ist und wer Unrecht hat. Es geht darum, herauszufinden, welche Verhaltensweisen die Leute dazu brachten, sich unsicher zu fühlen, und was wir ab jetzt tun können, damit sie sich wieder sicher fühlen können. Nicht selten nennen die Leute dann ein Verhalten, wie beispielsweise diese Person hat mich angeschrien oder hat mich aufgeregt oder nannte mich dies. Wir könnten dann festlegen, welche Dinge sie nicht mehr tun sollten und wir können fragen, was müssten sie tun, dass du dich wieder sicher fühlen kannst und dass das nicht noch einmal passiert. Willst du, dass sie sich entschuldigt? Möglicherweise waren sie zu diesem Zeitpunkt betrunken und sie verhalten sich immer so, wenn sie betrunken sind, dann könnten wir raten, sich auf Treffen nicht mehr zu betrinken. Wir werden versuchen, Lösungen zu finden, die für jeden individuellen Konflikt funktionieren und mithilfe des Mediationsverfahrens hoffen wir, dass sich die Leute darüber einig werden, was falsch lief, was den Konflikt ausgelöst hat und was sie tun können, um ihn zu überwinden. Das kann lange Zeit dauern, es passiert nicht auf der Stelle und es ist nicht leicht und mühelos, es ist eine langfristige Sache. Es braucht eine Menge Engagement, es kann beschwerlich sein. Aber wenn die beteiligten Personen wirklich an einer Lösung interessiert sind, dann funktioniert es normalerweise auch. Wo es dazu neigt, nicht zu funktionieren, ist, wenn eine Person sich nicht an dem Verfahren beteiligt, um die Situation zu klären, sondern um die andere Person schlecht dastehen zu lassen. Das Konfliktbewältigungsverfahren betrachtet aber die Verhaltensweisen aller beteiligten Personen, deshalb scheitert diese Absicht meistens, da auch ihr eigenes Verhalten schlecht aussehen wird. Und in der SAFER Spaßespolizei habt ihr Verfahren für jede Art von Übergriffigkeit. Für körperliche Misshandlung verwenden wir ein an Betroffenen orientiertes Verfahren der Konfliktbewältigung, die ich gerade beschrieben habe. Wenn eine Person körperlich angegriffen worden ist, gibt es offensichtlich eine viel größere, unmittelbare Gefahr. Wir versuchen nicht, dass die betroffene Person sich mit einer Person zusammensetzt, von der sie angegriffen wurde, um sich mit ihr auszusprechen. Und wir versuchen nicht, sie in die Position zu versetzen, die eigenen Verhaltensweisen verteidigen zu müssen, weil dies offensichtlich sehr traumatisierend sein kann. Wenn also eine Person körperlich oder sexuell misshandelt worden ist, wenden wir ein betroffenenorientiertes Verfahren an, die Person, die misshandelt worden ist, bestimmt, wie das Verfahren von da an läuft. Was der Stern die Täter Sternin tun müsste, damit sie sich sicher genug fühlen kann, um wieder Teil der Organisation zu sein. Das an den Betroffenen orientierte Verfahren führt zu einer sofortigen Sperrung der übergriffigen Person. Danach geht es um das, was für die betroffene Person geschehen müsste, damit die übergriffige Person wieder Teil der Organisation sein könnte. Es kann sein, dass die betroffene Person das auf keinen Fall will, was auch völlig in Ordnung ist. Aber oftmals gibt es den Versuch, dass diese Person einfach nur mehr Wissen benötigt oder ihr Verhalten verstehen und ändern müsste und dass sie mithilfe von FreundsternInnen daran arbeiten könnte. Ziemlich oft läuft es hinaus auf Transformativ-Gerechtigkeit hinaus, dass die Person imstande ist, ihre Verhaltensweisen zu ändern und zu verstehen, was sie falsch gemacht hat. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Und wenn es scheitert, ist es sichtlich erschütternd für alle Betroffenen. Was wir jetzt nicht mehr geschehen lassen wollen, was aber früher schon mal passiert ist, ist, dass wir viel Mühe in einen dieser an den Betroffenen orientierten Verfahren stecken, um der übergriffigen Person zu helfen, ihr Verhalten zu verändern und sich alles nur um die übergriffige Person dreht. Das kann sehr an den Nerven der betroffenen Person zehren und sie retraumatisieren. Deshalb versuchen wir sicherzustellen, wenn wir viel Mühe hineinstecken, dann nur, wenn es eine gute Chance gibt, dass es funktionieren wird. Wenn diese nicht besteht, sind wir auch bereit, Abstand von dieser Person zu nehmen und wenn nötig auch andere Organisationen darüber zu informieren, was geschehen ist, zu ihrer eigenen Sicherheit. Es sind jetzt 2 Jahre vergangen, seit ihr diese Methode eingeführt habt. Kannst du uns von den gemachten Erfahrungen damit berichten? Hattet ihr welche? Wir haben eine ganze Menge Erfahrungen mit dem Verfahren gemacht. Ich werde nicht auf jeden einzelnen Fall eingehen, weil wir so weit wie möglich die Diskretion wahren wollen. Wir hatten jedoch einige Konfliktbewältigungen sowie ein oder zwei an Betroffenen orientierte Verfahren. Und das meiste, was ich dir gerade erzählt habe, geht aus jenen Erfahrungen hervor. Eines möchte ich jedoch anmerken: Wenn wir über SAFER-Spaßes reden, klingt es oftmals sehr negativ. Es klingt, als ob nur schreckliche Dinge passiert sind und wir keine Lösung gefunden haben. Aber die Sache ist die, gerade wenn es nicht zu einer Bewältigung kam, gerade wenn schreckliche Dinge passiert sind, dann ist es wichtig, darüber zu sprechen, natürlich nicht die Einzelheiten, aber die notwendigen Informationen, um die Sicherheit der Leute zu gewährleisten. Was häufig nicht so bekannt wird, sind die Fälle, bei denen eine Person ein SAFER-Spaßes-Verfahren genutzt hat, weil sie gerade Schwierigkeiten mit einem Stern einer Gefährtsternin hat und es ihre Fähigkeit beeinträchtigte, zusammen in einer politischen Organisation zu arbeiten. Und daraufhin gab es eine Mediation und ein Verfahren und sie kamen zu einer Lösung und es wurde klar, was das Problem war. Und von da an wurde es viel besser und sie waren wieder in der Lage, miteinander zu arbeiten. Also ja, dies geschieht auch. Es ist auch eine nützliche Methode, um unsere Konflikte zu lösen und zu lernen, besser zusammenzuarbeiten, was eine wichtige Sache ist. Seid ihr mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden? Und arbeitet ihr immer noch daran? Wir arbeiten ständig daran. Es ist ein lebendiges Dokument und jedes neue Verfahren, ob erfolgreich oder gescheitert, hilft, die Verfahren zu verbessern. Wir arbeiten ebenso an einigen neuen Leitfäden. Wenn dann jemand ein Verfahren will, anstatt dann wie zuvor auf die Diagramme zu verweisen und dann zu mediieren, versuchen wir Handzettel zur Verfügung zu stellen darüber, wie ein solches Verfahren abläuft, was möglicherweise dabei herauskommt und was die Personen wahrscheinlich investieren müssen. Wir gehen viel mehr ins Detail, wie es mit größerer Wahrscheinlichkeit funktionieren kann. Und worauf wir inzwischen mehr achten ist, ob ein Verfahren voraussichtlich nicht erfolgreich verlaufen wird. Denn wenn es nicht wirklich das ist, was eine Person will, sie mag sehr gute Gründe dafür haben, dass sie keine Bewältigung möchte, aber wenn eine Konfliktbewältigung nicht das ist, was beide Personen wollen, dann wird das Verfahren nicht erfolgreich sein und sie wollen vielleicht nach einer anderen Möglichkeit suchen. Es gibt eine Menge Diskussionen darüber, ob wir lieber SAFER-Spaßes haben sollten oder direkte Interventionen in Bezug auf sexualisierte Gewalt, und meine Antwort darauf ist, wir sollten beides haben. Es gibt Situationen, wo das eine angemessen ist, und es gibt Umstände, wo das andere angemessen ist. Und beide müssen von den Betroffenen angeleitet sein. Falls die Leute, die gerade dieses Interview anhören, Interesse haben, mehr über diese Policy zu erfahren, sie vielleicht herunterladen oder euch auf irgendeine Weise anschreiben wollen, wie können sie dies tun? Okay. Ihr könnt die Anarchistische Föderation kontaktieren bzw. wir haben eine Menge E-Mail-Adressen auf unserer Homepage. Derzeit könnt ihr mich unter secareta@afed.org.uk kontaktieren, weil ich momentan die Verantwortliche für die Föderationsangelegenheiten bin, aber wenn ich es nicht mehr bin, wird die neue Verantwortliche die Anfrage weiterleiten an die dann verantwortliche Person. Und ja, stellt auf alle Fälle Fragen. Wenn ihr eine Kopie der SAFER-Spaßes-Policy möchtet, gibt es eine Zusammenfassung auf der Homepage. Eine detaillierte Fassung findet ihr in unserem Mitgliederhandbuch, das ebenfalls als PDF auf unserer Homepage herunterladbar ist. Werft einen Blick hinein und teilt uns mit, was ihr darüber denkt. Vielen Dank. Infokasten. Quelle und Audio. EN. http://aradio.belogsport.de/2016/02. Weitere Infos: https://afed.org.uk https://afd.org.uk/abot/safr-spacs http://aradio.belogsport.de Anarchistisch älter werden, wie, geht das? Von Gerald Grüneklee. An der Red, der Text Anarchistisch älter werden wurde im November 2014 von der Graswurzelrevolution veröffentlicht. Gerald referierte diesen Vortrag bei mehreren Gelegenheiten, und anderes auf der anarchistischen Buchmesse in Mannheim im April 2015. Die anarchistische Gruppe Mannheim hat Anfang April 2016 Gerald zu einem ganztägigen Workshop eingeladen, um das Thema eingehender diskutieren zu können. Der Bericht zu dieser Veranstaltung wird in der folgenden Juni-Ausgabe der GAIDAV publiziert. Wer mit 16 nicht Anarchist ist, ist ein Idiot. Aber wer es mit 40 noch ist, ist es auch, so der französische Politiker Georges Clemenceau, 1841 bis 1929. Tatsächlich scheint Anarchismus vielen im Nachhinein eher eine peinliche, pubertierende Jugendsünde zu sein, was aber wohl eher mit einem sehr begrenzten Anarchismusverständnis zusammenhängt. Der Anarchismus ist generationsübergreifend und hält jung. Es ist nie zu spät, Anarchist oder Anarchistin zu werden, meint demgegenüber Bernd Drücke, 1. In einer Veranstaltung auf dem anarchistischen Sommercamp 2014 wollten wir der Frage nachgehen, warum doch anscheinend meist relativ wenig angegraute Menschen im anarchistischen Milieu sichtbar sind. 2. Folgende Thesen dienten zunächst der Veranstaltungsvorbereitung, sie wurden dann von mir ergänzt um Aspekte, die im Rahmen der Diskussion angeschnitten wurden. 3. Dabei wird deutlich werden, dass es nicht so sehr um eine Fachberatung für selbstbestimmtes, menschenwürdiges Altern geht. Denn so wichtig beispielsweise die Auseinandersetzungen um Altersarmut, Vereinsamung im Alter, um Pflege und alternative Betreuungsformen auch sind, hier geht es, um mal ein hochgestochenes Wort zu nehmen, eher um so etwas wie einen neuen Generationenvertrag. Gefragt sind also junge und alte Menschen besser, Menschen unterschiedlichsten Alters und eben auch unterschiedlichste Erfahrungen und Beweggründe. Anarchistisch kann in Bezug auf die diskutierte Thematik hierzulande auch ersetzt oder ergänzt werden durch linksradikal oder meinetwegen auch kommunistisch. Es gibt viele politische Kulturen, die ähnlichen Entwicklungen ausgesetzt sind. Aus anarchistischer Perspektive reiße ich es hier an, weil dies die Schublade ist, in der ich selbst mich am ehesten wiederfinde, nach wie vor. 1. Keine Jugendbewegung. Anarchismus ist historisch keine Jugendbewegung, auch aktuell ist die anarchistische Bewegung an den weltweit wenigen Orten, wo es eine lange durchgängige anarchistische Tradition gibt, zum Beispiel Carrara/Italien, erkennbar generationsgemischt. Jedoch scheint der Anarchismus weltweit männerdominiert, ein bislang ebenfalls zu wenig reflektierter Umstand. 2. Folgen der NS-Zeit, im deutschsprachigen Raum ist das, jedenfalls nach der optischen Wahrnehmung, anders. Hier wirkt offenbar noch die Geschichte des Nationalsozialismus nach, stärker noch als zum Beispiel in Italien wurde im deutschen Faschismus, Zweite Weltkrieg, eine ganze Generation verheizt. Nach 1945 gab es in der BRD nur wenige überlebende Altanarchisten, die Organisationen aufzubauen versuchten, bis auf wenige Ausnahmen jedoch den Kontakt zur heranwachsenden Jugend nicht mehr fanden. So gingen auch diese Versuche langsam ein, bis es ab 1968 eine gewisse Renaissance gab, jedoch als Neuorganisierung im Zuge der Studentenbewegung, wiederum ohne Kontakte zu den NS-Überlebenden. Aufgrund des Faschismus wurden zudem ältere Menschen vielfach pauschal der Nähe zum NS-System bezichtigt, es ging darum, verkrustete Strukturen aufzubrechen, die mit der Elterngeneration identifiziert wurden. Folge war ein starkes Abgrenzungsbedürfnis. Erst die Geschichtswerkstätten in den 80er Jahren versuchten vor Ort wieder in größerem Umfang Überlebende, antifaschistische, Augenzeugen aufzutun, die nun allerdings nach und nach weg starben. Dritte. Eine Frage des Habitus, eine weitere anarchistische Welle gab es im deutschsprachigen Raum, Österreich, Deutschland, Schweiz, ab den 1970er Jahren mit der Jugendzentrumsbewegung, die, im Gegensatz zu den in dieser Zeit ebenfalls entstehenden Kommunikationszentren, schon begrifflich die Altershomogenität ausdrückte. In den 1980ern erlebte die Hausbesetzerbewegung ihre Hochzeit. Diese Bewegungen setzten sich vielfach vom Habitus, Kleidung, Sprachgebrauch, ästhetische Gestaltung der Treffpunkte etc. stark von den Älteren ab, so dass diese primär Jugendbewegungen blieben. Lange Jahre wirkte ein linksradikaler Dresscode ausgrenzend. Tausende von Menschen waren in der Hochzeit der Besetzungen aktiv, heute sind sie um bzw. jenseits der 50 und kaum noch sichtbar. Vierte. Subkulturfalle, die starke subkulturelle Inszenierung hatte zur Folge, dass es vielen im Zuge des Älterwerdens nicht mehr attraktiv schien, an der Szene teilzuhaben, zum Beispiel schmälerten Beruf, Kinder etc. auch die zeitlichen Möglichkeiten, an zehn und oft zeitlich ausufernden Pilner, nächtlichen Konzerten etc. teilzunehmen. Der stark informelle Touch der Szene, wer nicht gesehen wird bei den einschlägigen Demos und Veranstaltungen, ist nicht richtig dabei, vom Informationsfluss ausgenommen etc., tat ein Übriges. Anarchismus wurde daher nicht mehr als eine Praxis angesehen, die über das Ende des Studiums/den Eintritt ins Berufsleben hinaus lebbar ist. Als Lebensentwurf ist eine so verstandene juvenil geprägte Bewegung schlicht untauglich. Fünfte. Anarchistische Theorie ja, aber, demgegenüber fällt bei Gesprächen auf, dass viele Ältere die anarchistische Theorie bis in die Gegenwart richtig finden. Punktuell sind diese Menschen dann durchaus mobilisierbar, etwa bei Kampagnen gegen Gentrifizierung und Atomkraft, Themen also, die die Lebenswelt über die Generationen hinweg berühren, allerdings scheinen die Älteren oft nicht mehr an vielen Punkten zugleich aktiv sein zu können / zu wollen, sondern suchen sich eher für sie zentrale, spezifische Themen / Aktionsfelder aus. In den wenigen Orten, wo es relativ kontinuierliche und größere von anarchistischen Gedanken mitgetragene Zusammenhänge gibt, zum Beispiel Hamburg, Berlin, sind noch vergleichsweise viele Ü40er/50er aktiv, Menschen also, die sich in den Bewegungen der 80er Jahre politisiert hatten. Sechste. Statt umfassender Bewegung allenfalls fragmentierte Teilbereichsbewegungen, welche Beispiele zumindest zeitweise erfolgreicher anarchistischer Bewegungen fallen uns ein? Ein sporadisches Beispiel wie das Stören eines Gipfels oder eine Nazi-Aufmarschblockade zählt nicht. Wenn wir zur Beantwortung dieser Frage mal locker drei Generationen in die Vergangenheit schauen müssen, dann ist klar, dass der Anarchismus ein ewiger Verlierer in der Geschichte ist. Kein Wunder, sind wir doch die ewigen, natürlichen Feinde jeder Macht, und ist herrschaftsförmiges Denken als vermeintlich alternativlos doch in den allermeisten Hirnen fest verankert. Im Alltag müssen wir kleine Brötchen backen, eine starke Kluft zu den hohen Zielen und Idealen. Eine große Frustrationstoleranzgrenze ist da nötig. Nicht alle haben die psychische Struktur, singend mit der Pfeife im Mund Niederlagen zu ertragen, vier, ohne daran zu verzweifeln. Da ist es wenig erstaunlich, dass sich viele nach einigen Jahren der Aktivität resigniert und / oder ausgebrannt zurückziehen. Unter diesen Umständen ist die Szene von hoher Fluktuation gekennzeichnet. Kontinuierlichere Strukturen gibt es kaum. Siebte. Latente Überforderung, aufgrund von Unverbindlichkeit und Frust, allzu wenigen Aktiven, die sich oft zu viel aufbürden, Erfolglosigkeit und Perspektivlosigkeit etc. überfordern sich viele derer, die sich über einen längeren Zeitraum in der anarchistischen Bewegung engagieren, physisch, psychisch, finanziell. Ein Ausstieg erscheint vielen als einzig mögliche Konsequenz. Ein blinder Fleck ist auch der hohe Anteil jener Menschen in linken und alternativen Bewegungen, die regelmäßig Drogen konsumieren, Psychiatrieerfahrungen haben etc. Auch wenn es dafür natürlich mehr Ursachen gibt als die latente Überforderung, so sollte dies allein schon Grund genug sein, über Auswege und Perspektiven nachzudenken, die aus einer offenkundig verfahrenen Situation hinausführen. 8. Verkürzte Autonomie. In eine zusätzliche Falle scheinen wir oftmals mit einem unreflektierten Autonomiebegriff selbst zu tapsen. Wenn Menschen soziale Wesen sind, so beinhaltet dies auch, dass Menschen voneinander abhängig und gerade mit zunehmendem Alter hilfsbedürftig werden. Diese Tatsache wird oft von AnarchistInnen ignoriert. Freiheit und Unabhängigkeit werden auf eine Weise idealisiert, die an das vom Marlboro-Cowboy in der Zigarettenwerbung verkörperte Bild denken lässt und so nebenbei gesagt so auch leicht durch neoliberale Praxen der Individualisierung integrierbar ist. Älter werden, wie auch generell eine anarchistische Perspektive, erforderte also einen Freiheitsbegriff, der Autonomie nicht als Selbstzweck in den Mittelpunkt stellt, sondern stets in den Zusammenhang nötiger und erstrebenswerter, tragfähiger sozialer Bezüge stellt. Mit anderen Worten, das zugrunde liegende Menschenbild braucht eine zentrale Stellung in Diskussionen um anarchistische Perspektiven. 9. Gemeinschaftlichkeit versus Unverbindlichkeit. Gemeinschaft fällt nicht vom Himmel, das bekommen gerade diejenigen zu spüren, die versuchen, mal mehrere jener Menschen an einen Tisch zu bekommen, die sich anarchistisch nennen. Generell scheinen gegenwärtig gerade die bestehenden anarchistischen Strukturen, zumindest im deutschsprachigen Raum, einen stark individualistischen Touch zu haben. Aufeinander zuzugehen und dabei Kompromisse einzugehen scheint nicht gerade eine Stärke der Menschen im anarchistischen Spektrum zu sein, einer Szene, die zwar schnell von Solidarität, gegenseitiger Hilfe etc. redet, diese Begriffe aber selten wirklich definiert und füllt, von freiwilliger Vereinbarung bleibt oft nur noch freiwillig übrig, und so schafft sich jede eher ganz postmodern und bedürfnisorientiert seine / ihre eigene Welt und muckelt vor sich hin, Theorie ist ja ohnehin vielfach verdächtig. Gemeinschaftlichkeit jenseits der Klein- oder Patchwork-Familie muss heutzutage offenbar geübt, aber auch erlebt werden, die Bereitschaft dazu scheint aber gering. 10. Und nun? Um stabile anarchistische Strukturen zu bilden, die auch biografisch eine Einbindung über die Jahrzehnte hinweg ermöglichen, wäre also nötig. Erfahrungsvielfalt, es als Bereicherung wahrzunehmen, sich wechselseitig zwischen den Generationen auszutauschen und so von den unterschiedlichen Erfahrungen zu profitieren. Eine entsprechende innere Beweglichkeit, um sich miteinander zu verständigen und weiter zu entwickeln, ist hierfür eine Grundvoraussetzung. Reflexion, Begriffe wie Freiheit und Autonomie nicht zu verabsolutieren, sondern stets zu hinterfragen und um Aspekte wie Gegenseitigkeit, Sozialität, Bedürftigkeit etc. zu ergänzen. Hinterfragt werden muss nicht nur die Theorie, sondern auch das eigene Handeln, nicht zuletzt dort, wo sich Handlungsweisen vom ursprünglichen Kontext verselbstständigt und so auf ausgrenzende Weise ritualisiert haben, der gesellschaftliche Rahmen etc. Unterschiedlichkeit, unterschiedliche Aktions- und Interventionsformen als gleichberechtigt anzusehen, wie dies zum Beispiel im Wendland bei den Protesten gegen die Castortransporte gelingt, wer eine Hüftoperation hinter sich hat, kann vielleicht nicht mehr an jeder Aktion auf der Straße teilnehmen, doch eine gute Infrastruktur bereitzuhalten und für Schlafplätze und warme oder kalte, je nach Jahreszeit, Getränke zu sorgen, ist nicht minder wichtig. Ebenso legitim muss es natürlich sein, sich Auszeiten zu gönnen. Inhaltlichkeit, einen identitären Anarchismus, über Lifestyle-Attribute wie zum Beispiel Kleidung nach außen getragen, weniger über Positionen / sichtbare Aktionen, in einen inhaltlichen Anarchismus zu überführen, in dem sich Menschen unterschiedlichen Alters wohlfühlen und bei dem es nicht auf das Aussehen, körperliche Agilität etc. ankommt. Inklusion, generell Praxen nicht ausgrenzender Verhaltensweisen und gegenseitiger Akzeptanz sowie eines wohlwollenden Miteinanders zu entwickeln, in denen Detailfragen vielleicht nicht ganz so wichtig sind und eine hundertprozentige Übereinstimmung auch nicht erforderlich ist, ohne deshalb entweder Widersprüche zu ignorieren oder sich gleich wieder zu spalten. Mehrdimensionalität, die vorangestellten Aspekte als Voraussetzung für den Aufbau tragfähiger Strukturen zu nehmen, die sowohl psychologische Perspektiven, ich fühle mich in diesen Strukturen wohl, weiß, dass ich geschätzt werde, wie ich bin, und es ist nicht so schlimm, wenn ich es nicht schaffe, immer überall dabei zu sein, und persönliche/soziale Perspektiven, zum Beispiel Mehrgenerationenwohnprojekte, Kommunen, wie auch ökonomische Perspektiven, zum Beispiel selbstverwaltete Betriebe. Genossenschaften/solidarische Ökonomie, Projekte Anarchismus, beinhalten. Empörung alleine reicht nicht. Sie muss konstruktiv werden, schrieben die GenossInnen vom A-Laden Berlin mal. Stimmt. Denn eine politische Perspektive, die diese genannten Aspekte nicht als Grundlage hat, scheint mir eine Kopfgeburt zu sein. Die zentrale Frage ist also, wie aus den bisherigen gesellschaftlich irrelevanten anarchistischen Fragmenten eine Bewegung entstehen könnte, die diesen zugegeben hohen Ansprüchen Rechnung trägt, ohne angesichts oft trister Realitäten vorschnell wieder in Resignation umzuschlagen. Erstveröffentlichung, Graswurzelrevolution Nummer 393, November 2014. Analyse und Diskussion. Antisemitismus boykottieren. Über die falsche Solidarität mit der BDS-Kampagne. Marcos de Negro/Anarchists against Antisemitism. Es mag der Hauch von direkter Aktion sein, der bei dem Wörtchen Boykott mitschwingt und bei einigen linken und anarchistischen AktivistInnen Begeisterung hervorruft. Was sich hinter der Kampagne von Boycott, Disvestment and Sanction, kurz BDS, verbirgt, ist jedoch alles andere als sympathisch. Nachdem Aktionen mit der Anmutung eines Kauft nicht bei Juden grundsätzlich suspekt sind, lohnt sich ein genauer Blick auf die Kampagne, die sich im eigenen Wortlaut gegen die Apartheids- und Kolonialpolitik Israels und gegen die Besetzung allen arabischen Landes richtet. Der Grundstein für die Kampagne wurde bereits 2001 bei der Durban-Weltkonferenz in Südafrika gelegt. Auf dem parallel stattfindenden Go-Forum wurde vor allem von VertreterInnen der PLO, der Islamischen Konferenz und westlichen Gruppen vorangetrieben eine Erklärung verabschiedet, die ideologisch die Grundlage für die weltweite Boykottkampagne bildete. So heißt es dort und anderes: Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, eine Politik der vollständigen und totalen Isolation Israels als Apartheidsstaat genauso umzusetzen wie einst im Fall Südafrikas, was die Auferlegung verpflichtender und umfassender Sanktionen und Embargos beinhaltet und die Aufhebung aller Beziehungen, diplomatischer, wirtschaftlicher, sozialer, unterstützender, militärischer, zwischen allen Staaten und Israel eins. Neben der Bezeichnung als Apartheidsstaat wurden in der Erklärung des NGO-Forums Israel systematischer Rassismus, ethnische Säuberung und Völkermord vorgeworfen. Der Antirassismus-Kongress bzw. vor allem das NGO-Forum waren geprägt von antisemitischen Positionen, wie TeilnehmerInnen berichteten. Zwei so wurden und anderes Kopien der Protokolle der Weisen von Zion verkauft, jüdische Delegierte beschimpft und bedroht und eine Palästina-Soli-Demonstration, die eigentlich am Rathaus enden sollte, führte weiter bis zur Synagoge in Durban, wo Plakate mit Hitler-Bild gezeigt wurden. 3. Auf dem 5. Sozialforum in Porto Alegre, Brasilien, wurde die Kampagne vorgestellt und kurz danach als Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft offiziell gestartet. Bei der ersten BDS-Konferenz 2007 in Ramallah wurde außerdem das nationale BDS-Komitee, BNC, als Koordinationsstelle der Kampagne, gegründet. Mitglied des Komitees ist und anderes das Council of National and Islamic Forces in Palästina, einem Zusammenschluss von Hamas, Fatah, PFLP und anderen bewaffneten, terroristischen Gruppen, das zu Beginn der zweiten Intifada, Oktober 2000, Februar 2005, gegründet wurde, um Angriffe gegen Israel besser zu koordinieren. 4. Das selbst erklärte Ziel der BDS-Kampagne ist ein umfassender Boykott gegen Israel, um ein Ende der israelischen Besatzung bzw. der Apartheid in Israel herbeizurufen und den israelischen Staat zur Einhaltung der universellen Prinzipien der Menschenrechte zu zwingen. Die Doppelmoral wird dabei recht schnell deutlich. Wie wichtig man es mit den Menschenrechten in den palästinensischen Gebieten nimmt, zeigte Human Rights Watch 2012 auf und berichtete von willkürlichen Verhaftungen, Folterungen und Morden durch die Hamas im Gazastreifen. 5 erinnert sei auch an den Lynchmord zweier Israelis im Oktober 2000 durch einen palästinensischen Mob in Ramallah, Westjordanland. 6 Nicht einmal vor sich selbst macht die Hamas dabei Halt. Anfang 2016 wurde ein führender Hamas-Offizier, nachdem man ihn als homosexuell beschuldigte, kurzerhand von seinen eigenen Leuten erschossen. 7. Nicht nur diese einseitige Sichtweise auf Israel, sondern auch der Sprachgebrauch der Apartheid hat der BDS-Kampagne den Vorwurf des Antisemitismus eingebracht. Und tatsächlich erscheint die Anschuldigung, Israel wäre ähnlich wie Südafrika ein Apartheidsstaat, reichlich absurd. So bildet die arabische Fraktion die drittgrößte Gruppe im israelischen Parlament. 8. In israelischen Gerichten urteilen auch arabische Richter. 9. Die meisten Verkehrsschilder sind dreisprachig, Hebräisch, Arabisch und Englisch, und für religiöse Angelegenheiten gibt es drei Gerichtsbarkeiten, eine jüdische, eine muslimische und eine christliche. Im Zusammenhang mit Besetzung und Apartheid taucht oftmals auch der von Israel errichtete Schutzzaun auf. Der Verlauf des Zaunes, an einigen Stellen eine hohe Mauer, ist natürlich zu kritisieren, ebenso die damit einhergehende Einschränkung der palästinensischen Bewohner SternInnen des Westjordanlandes. Zu einer kritischen Betrachtung gehört aber auch, die Gründe für den Bau zu beleuchten. Als Reaktion auf die zunehmenden Anschläge und Attentate während der zweiten Intifada 2000-2005 wurde ab 2003 damit begonnen, die Sperranlagen zu errichten, was zu einem deutlichen Rückgang von Anschlägen in Israel führte. 10. Eine andere nicht unwichtige Passage im BDS-Aufruf betrifft die Besetzung allen arabischen Raumes. Es bleibt etwas diffus, ob hier nur die Westbank, Westjordanland oder ganz Israel gemeint ist. Bei näherer Betrachtung wird allerdings klar, worauf die Beschreibung zielt. BDS-Sympathisant SternInnen wünschen sich ganz offen ein Ende des Kolonialstaates Israel, und oft genug erschallt bei BDS-Aktionen der Ruf eines Free Palästina, was natürlich das ganze Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer meint und somit zu Ende gedacht die Vernichtung des jüdischen Staates bedeutet. In Berlin ist die Zusammenarbeit und gegenseitige Sympathie mit der Gruppe FOR Palästina offensichtlich. Die marxistischen Palästina-Freund-SternInnen werben ganz unverblümt für das Ende Israels und verkünden auf ihrer Website, dass im Kampf gegen den israelischen Staat neben Boykottaktionen natürlich auch alle andere Mittel legitim sind und ihre Solidarität haben. 11. Alle Mittel schließt in diesem Zusammenhang auch die mittlerweile allwöchentlich, wenn nicht gar täglich verübten Messerattacken oder ähnliche Mordanschläge auf Juden-SternjüdInnen ein. Und welches Schicksal ihnen bei einer Auflösung des Staates Israel ereilen würde, lässt sich leicht erahnen. Die umliegenden arabischen und islamischen Staaten sind mittlerweile nahezu Judenrecht hein. K750.850.000 Juden-SternjüdInnen wurden seit 1948 aus den nordafrikanischen Ländern wie Algerien, Tunesien, Libyen sowie dem Irak, Libanon und Syrien vertrieben. Ein Umstand, der von den BDS-Akteur-SternInnen gerne vergessen wird, wenn sie sich auf das Rückkehrrecht für Palästinenser SternInnen laut UN-Resolution 194 berufen, die genau genommen auch das Recht auf Rückkehr bzw. die Entschädigung für die vertriebenen Juden SternJüdInnen beinhaltet. Wie sehr sich die Kampagne auf die Zerstörung Israels und weniger auf das Wohlergehen der palästinensischen Bevölkerung konzentriert, zeigt das Beispiel der israelischen Firma Sodastream, deren Produktionsstätte bis vor wenigen Monaten noch im Westjordanland lag. Mehrere hundert Palästinenser SternInnen waren dort beschäftigt, die im Vergleich zu anderen Arbeiter SternInnen in den palästinensischen Gebieten überdurchschnittlich gut, weil nach israelischem Standard verdienten und sozial abgesichert waren. Nachdem der Druck der Boykottkampagne gegen Sodastream immer größer wurde, beschloss die Firma das Werk zu schließen und in den Süden Israels zu verlegen. Die palästinensischen Arbeiter SternInnen verloren daraufhin dank BDS ihre Existenzgrundlage 12. Der Boykott betrifft jedoch nicht nur israelische Waren, sondern auch den Wissenschafts- und Kulturbereich. Die Kampagne ruft und anderes Akademiker SternInnen und Intellektuelle dazu auf, israelische Institutionen und Hochschulen zu meiden. Gleichzeitig werden Veranstaltungen von Israelis, die sich im Ausland aufhalten, gestört und boykottiert. Es geht mittlerweile so weit, dass jüdische, israelische StudentsternInnen an Universitäten, etwa in UK oder den USA, regelrecht gemobbt werden und oder bei Prüfungen bzw. Punktevergaben benachteiligt werden. Für den Mitbegründer der Palästinian Campigistan Forte Academici and Cultural Boycott of Israel, Omar Barkaouti, ist es jedoch kein Problem, selbst die Vorzüge eines Philosophiestudiums an der Universität von Tel Aviv in Anspruch zu nehmen, während er gleichzeitig zum Boykott von israelischen Hochschulen aufruft. Auch auf kultureller Ebene wird versucht, Veranstaltungen mit KünstlersternInnen aus Israel zu verhindern. Beim Roto Thomson Splash Festival 2015 in Spanien sollte etwa der jüdische Reggae-Sänger Mati Suyao auf Drängen der dortigen BDS-Gruppe als einziger Künstler eine pro-palästinensische Erklärung ablegen, um dort auftreten zu dürfen. Nachdem er sich weigerte, wurde Mati Suyao vom Festival ausgeladen, und erst nach öffentlichem Druck wurde die Einladung erneut ausgesprochen. 13. Auch die Band Eacles of Death Metal, die während des Anschlags auf das Bataclan in Paris auftrat, geriet ins Fadenkreuz der BDS-Kampagne. Pink Floyd-Mitbegründer und BDS-Sympathisant Roger Waters hatte die Band 2015 dazu aufgefordert, nicht in Israel aufzutreten, was die Band lediglich mit einem Fuck you kommentierte und ihr Konzert in Tel Aviv spielte. Doch nicht nur die Band, auch der Pariser Veranstaltungsort Bataclan selbst, war, als es noch von jüdischen Besitzer SternInnen geführt wurde, mit Protesten von BDS-Aktivist SternInnen konfrontiert. Was sich damals noch in transparenten Sprechchören und Rangeleien vom Umämter Demonstrant SternInnen äußerte, führten die Terrorist SternInnen des Daesh, ISIS, im Herbst 2015 blutig zu Ende. Bei dem Attentat auf den Pariser Club während eines Konzertes der Eacles of Death Metal wurden 89 Konzertbesucher SternInnen erschossen und zahlreiche weitere zum Teil schwer verletzt. Das nächste Mal kommen wir nicht zum Reden, hatten die BDS-Aktivist SternInnen im Dezember 2008 angekündigt. 14. Wer derartige Drohungen äußert, sollte sich dann nicht wundern, in die geistige Nähe von mordenden Dschihadist SternInnen gebracht zu werden. Welche zum Teil absurden Züge die BDS-Kampagne führt, zeigt ein anderes Beispiel aus Deutschland. Eine Gruppe selbsternannter Inspekteure kontrollierte Ende 2015 in Bremen, gekleidet in weißen Schutzanzügen, mit der Aufschrift Inspektion, Wochenmärkte und Drogerien nach Produkten, die in den illegal besetzten Gebieten des Westjordanlandes hergestellt wurden. Da man sich scheinbar nicht sicher genug war, wurden kurzerhand alle in Israel produzierten Waren, die man ausfindig machen konnte, in deutscher Gründlichkeit mit einem Warnhinweis versehen und in einer Liste notiert. 15. Den vorerst letzten traurigen Höhepunkt der BDS-Kampagne bildete die Auseinandersetzung um die Vorführung des Films Im Tau Kamüland is Burning im Berliner Kino Movie Mentor im Rahmen der sogenannten Israeli Apartheid Week Anfang März 2016. Israel-solidarische Demonstrant-SternInnen protestierten in der Nähe des Kinos gegen die Filmvorführung und wurden dabei mit Judenschweinerufen und Vernichtungswünschen, wie euch sollte man vergasen, bedacht. 16 unter Polizeischutz wurden die Demonstrant-SternInnen zur U-Bahn gebracht, wobei sie von einigen BDS und FOR-Palästine-Sympathisanten bedrängt und mit Hitlergruß verabschiedet wurden. 17. Als linke, anarchistische Aktivist-SternInnen sollte man sich daher genau ansehen, mit wem man Bündnisse eingeht und sich solidarisch erklärt. In Berlin versuchen die Aktivist-SternInnen des BDS-Ablegers verstärkt in der Refugis-Bewegung Einfluss zu nehmen. Beim Karneval Al-Layin, Karneval der Geflüchteten, am 20. März 2016 prägten sie an der Spitze des Aufzugs deutlich das Bild und schwenkten trotz Konsens der Orga-Gruppe, keine Nationalfahnen mitzuführen, unübersehbar ihre Palästina-Fahnen. Die Befürchtungen der jüdischen Community, Geflüchtete aus arabischen, islamisch geprägten Ländern, könnten mit einem mindestens latent vorhandenen Israel- und Judenhass eine Bedrohung für sie darstellen, wird durch die BDS-Aktiven dadurch nur bestätigt, wenn sie nun versuchen, in genau dieser Bevölkerungsgruppe Propaganda für ihre antisemitische Kampagne zu betreiben. Die BDS-Kampagne und ihre Unterstützer-SternInnen beschuldigen und dämonisieren Israel als alleinigen Aggressor, setzen letztlich auf das Ende des jüdischen Staates und befeuern den Hass gegen Juden-SternjüdInnen unter dem Deckmantel gewaltfreier Grassroot-Aktionen. 18. Wem es tatsächlich um das Wohl der Menschen in Palästina und eine einvernehmliche Lösung des Nahostkonflikts geht, sollte sich von Kampagnen wie der BDS distanzieren und viel mehr Gruppen und Projekte unterstützen, die sich für ein gewalt- und hassfreies Zusammenleben einsetzen. Antisemitische Positionen und Gruppierungen dürfen in anarchistischen Zusammenhängen keinen Platz finden und sollten daher konsequent aus allen linken, emanzipatorischen Bündnissen gedrängt werden. Im Kasten. Wann ist Israel-Kritik antisemitisch? Natürlich kann wie jeder andere Staat auch Israel kritisiert werden. Leider ist diese Kritik oftmals antisemitisch geprägt. Zur besseren Unterscheidung hilft der sogenannte 3D-Test 19. Dämonisierung: Wird der Staat Israel dämonisiert und zum Beispiel als besonders böse, brutal, gewalttätig und rachsüchtig oder mit dem Attribut Kindermörder versehen dargestellt oder werden gar Nazi-Vergleiche gezogen? Delegitimiert, wird das Existenzrecht Israels angezweifelt oder in Abrede gestellt, zum Beispiel indem Israel als unrechtmäßige Besetzung des arabischen Raums, Palästinas, angesehen wird. Doppelte Standards, werden an Israel andere Maßstäbe gesetzt, wie an andere Länder des Nahen Ostens, zum Beispiel in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Militäreinsätze und so weiter. Neben dem 3D-Test stellt die Working-Definition OF-Antisemitism der EOMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 20 eine weitere Definitionshilfe dar. Zu Israel-bezogenem Antisemitismus ist dort zu lesen. Beispiele von Antisemitismus im Zusammenhang mit dem Staat Israel und unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes KONnen folgende Verhaltensformen einschließen, ohne auf diese beschränkt zu sein. Das Abstreiten des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, zum Beispiel durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen. Die Anwendung doppelter Standards, indem man von Israel ein Verhalten fordert, das von keinem anderen demokratischen Staat erwartet und verlangt wird. Das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem Antisemitismus in Verbindung stehen, zum Beispiel der Vorwurf des Christusmordes oder die Ritualmordlegende, um Israel oder die Israelis zu beschreiben. Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik des Nationalsozialismus. Das Bestreben, alle Juden kollektiv für Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu machen. Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden. Boykott. Auf jeden Fall Solidarität. Bevor ich meine Erwiderung, und hoffentlich auch Ergänzung, beginne, möchte ich Markus dafür danken, wie er die Diskussion angestoßen hat. Dass er nicht beim Kauf nicht bei Juden, Vergleich stehen bleibt, stärkt seine Argumentation, denn der Boykott ist eine alte, gewerkschaftliche Kampfform, die es lange vor den Nazis gab, und führt dazu, dass ich einiges über BDS in Deutschland lernen konnte. Ich möchte dazu auch nicht mehr schreiben, denn bis auf einen kurzen Zeitraum infolge von Ereignissen in meinem Umfeld vor einigen Wochen, dazu später mehr, habe ich mich bisher nicht mit BDS auseinandergesetzt und daher nur oberflächliches Wissen. Meine Kritik? Markus unterstellt BDS, mit dem Ende der Besatzung auch das Ende Israels anzustreben. Wirklich belegt wird das von ihm allerdings nicht. Wenn man auf die englischsprachige, allgemeine Website von BDS schaut, zeigt sich ein anderes Bild. Dort wird als erste der Forderungen das Ende der Besatzung aller arabischer Gebiete, die im Juni 1967 von Israel besetzt wurden, und das Ende der Mauer, genannt zweite. BDS fordert also die Wiederherstellung der international als rechtmäßig anerkannten Grenzen, mit Vernichtungsfantasien hat das nichts zu tun. Irritiert bin ich von dem positiven Verweis auf die 3D-Methode. Der Erfinder dieser Methode ist Natan Shah Anshi III, Politiker der Likud, der Partei von Benjamin Netanyahu. Er füllte von 1996 bis 2005 verschiedene Ministerämter in der israelischen Regierung aus, trat 2005 aus Protest gegen den Abzug aus dem Gazastreifen zurück und gründete die Organisation von Jerusalem, die gerne die Annexion Ostjerusalems sähe. Politische Konzepte eines solchen Politikers zu übernehmen halte ich aus anarchistischer Sicht für unmöglich, nicht nur aufgrund seiner reaktionären Ansichten, sondern auch, weil er ja selbst Akteur in diesem Konflikt ist und zuerst eigene Interessen vertritt. Oder anders formuliert, dass nach Anwendung des 3D-Tests BDS als antisemitisch gilt, liegt vielleicht einfach daran, dass der Erfinder des Tests eine Methode suchte, jeglichen Protest gegen die Besatzung als antisemitisch diskreditieren zu können. Ein Rückgriff auf die Beschreibung des EUMC scheint mir da wesentlich sinnvoller, sie unterscheidet sich recht deutlich von den 3Ds und ist vor allem sehr präzise. Den Apartheid-Begriff von BDS mit dem Verweis auf die Demokratie zu kontern, greift nicht. Denn mit dem Begriff wird ja nicht die Situation innerhalb Israels kritisiert, also dass arabische Israelis sozial benachteiligt sind, sondern die Besatzung des Westjordanlandes. Dass diese Palästinenser SternInnen unterdrückt, ob durch gewalttätige Repression, Einschränkung der Mobilität oder verringerte Trinkwasserversorgung, müssen wir hoffentlich nicht diskutieren. Ob aber der Begriff Apartheid in diesem Zusammenhang korrekt ist oder nicht, ändert nichts an der Sache. Die Besatzung wird dadurch nicht besser. Noch etwas zur israelischen Demokratie: Am 29. März nahm in Israel ein Gesetz die erste Hürde, nachdem gewählte Abgeordnete von der Knesset ausgeschlossen werden können und anderes, wenn sie Israel nicht als jüdischen Staat anerkennen. Wie lange man also noch das Funktionieren der Demokratie in Israel anhand arabischer Abgeordneter belegen kann, ist fraglich. 4. Exkurs: Eine Querfront gegen BDS. Bevor ich zu dem mir sehr wichtigen, konstruktiven Teil komme, möchte ich kurz Ereignisse beschreiben, die sich um BDS vor kurzer Zeit in Wien ereignet und mich zur Beschäftigung mit dem Thema gebracht haben. BDS Austria wollte in Wien zwei Infoveranstaltungen abhalten, und zwar im Ammerlinghaus, einem selbstverwalteten linken Zentrum. Dies löste einen Aufschrei aus, von reformistischen Linken bis hin zu den Parteien FPÖ und ÖVP. Linke forderten also in Einigkeit mit Konservativen und Faschist-SternInnen, die sozialdemokratisch-grüne Stadtregierung möge die Veranstaltung im Ammerlinghaus verhindern oder dem Zentrum die Förderung entziehen. Das Ammerling-Haus zog die Veranstaltungen zurück. Diese Ereignisse haben bei einigen radikalen Linken, auch Anarchist-SternInnen, Sympathien für BDS entstehen lassen, die es ansonsten nie bekommen hätte. Der Gedanke dahinter, wenn die Rechten und die Anti-Deutschen BDS so hassen, kann es ja nicht so verkehrt sein. Wie umgehen mit Konflikten in der Welt? Das Beispiel zeigt meiner Meinung nach, die Art und Weise, wie radikale Linke und damit auch wir Anarchist-SternInnen im deutschsprachigen Raum mit dem Israel-Palästina-Konflikt umgehen, ist problematisch. Selbst bei dem vollkommen berechtigten Vorhaben, sich gegen Antisemitismus zu wenden, läuft man Gefahr, sich von Rechten vor den Karren spannen zu lassen, wenn man unsauber argumentiert. Im Folgenden daher ein paar Punkte, was wir anders machen sollten. Diese sind meiner Meinung nach auf andere Konflikte genauso übertragbar. Fast immer wird über dieses Thema geredet, als gäbe es niemanden vor Ort, den Stern, die wir fragen könnten. Dem ist natürlich nicht so. In Israel gibt es die Anarchists Aga Instival, die seit vielen Jahren sehr aktiv sind und übrigens die lokale BDS-Sektion unterstützen. Fünfte. Und auch der ihnen nahestehende Anarchist Uri Gordon äußert sich, vorsichtig, positiv über BDS. Sechste. Und, auch wenn das viele nicht wissen dürften, es gibt auch palästinensische Anarchist-SternInnen. 7. Warum fragen wir sie nicht zu ihrer Sicht auf ihre Lage und mögliche anarchistische Perspektiven? Diese Aktivist-SternInnen erleben, wovon wir nur lesen können. Ein wichtiger Aspekt des Anarchismus sollte die internationale Solidarität sein. Sich nur mit den Problemen und Kämpfen im eigenen Land zu beschäftigen, reicht nicht aus. Aber für ein wirklich internationalistisches Verständnis unserer Bewegung brauchen wir mehr Wissen übereinander. Wir sollten uns bemühen, nicht nur innerhalb Europas mit Anarchist-SternInnen in Austausch zu treten. Auf der anderen Seite gibt es im deutschsprachigen Raum Menschen mit Migrationshintergrund, die einer radikalen Linken und auch einer anarchistischen Bewegung gegenüberstehen, die mehrheitlich nicht migrantisch geprägt ist. Wenn sie dann aufgrund von Konflikten oder Problemen in ihrer Heimat aktiv werden, wie verhalten wir uns dann ihnen gegenüber? Anhand eines Beispiels, bei dem ich selbst aktiv war, die kurdische Bewegung ist immer wieder auf den Straßen, aktuell, um gegen die gewaltsame Unterdrückung der türkischen Regierung zu demonstrieren. Was können wir von ihnen acht erwarten, wenn wir ihren Kampf für Frieden in Kurdistan solidarisch unterstützen? Wir können nicht erwarten, dass sie Anarchist-SternInnen werden. Wir können auch nicht erwarten, dass sie ihre Kritik korrekt formulieren. Ich habe schon mal die Parole Kindermörder Erdogan gehört. Wir können aber erwarten, dass sie ihre Kritik gegen den Richtigen wenden, also nicht gegen die Türken, sondern gegen die türkische Regierung und den türkischen Staat. Und wir können erwarten, dass sie gegenüber denen, mit denen sie solidarisch sind, also die kurdische Befreiungsbewegung in Kurdistan, zum Beispiel die PKK, nicht unkritisch, sondern kritisch solidarisch Stellung beziehen. Ich möchte diese Punkte nicht einfach auf andere Konflikte übertragen, aber ich hoffe, dass sie in einer weiteren Debatte präzisiert werden, damit unser zukünftiger Umgang mit internationalen Konflikten und internationaler Solidarität ein anderer wird.